بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في machen weiter mit unserer Unterrichtsreihe von Fragen und Antworten in der Aqida von Sheikh Hafiz al-Hakimi rahmatullah alayh. Wir sind bei der Frage 129. Was ist der Beweis für den Glauben an das Paradies und die Hölle? Er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala sagt, doch wenn ihr es nicht tut und ihr werdet es nicht tun, dann hütet euch vor dem Höllenfeuer oder vor dem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Es ist für die Glaubensverweigerer oder die Islamleugner vorbereitet und verkündet denen, die Glauben und rechtschaffene Werke tun, die frohe Botschaft, dass ihnen Gärten zuteil werden, durcheilt von Bächen. Jedes Mal, wenn sie mit einer Frucht daraus versorgt werden, sagen sie, das ist ja das, womit wir zuvor versorgt wurden. Doch es ist ihnen eine ihr ähnliche gegeben worden, und darin haben sie vollkommene gereinigte Gattinnen, und ewig werden sie darin bleiben. Also er bringt hier einen Beweis aus Surat al-Baqarah, wo er zwei Verse hintereinander sozusagen drauffolgend nimmt. Der eine Beweis das Feuer, das andere das Paradies. Das ist auch der Glaube von Ahl Sunnah al-Jama'ah, dass wir an das Paradies und das Feuer glauben. Das ist ja das Ziel, was wir haben, das Paradies. Und das Feuer ist das, wovor wir uns fürchten. Das sind unsere Motivationen, die wir haben tagtäglich, die uns dazu bewegen, die guten Taten zu tun und die schlechten Taten zu unterlassen. Aber ich denke, das ist jedem Muslim eigentlich klar. Er bringt hier eben Beweise. Jetzt geht er weiter auf die Sunnah ein, wo er sagt, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, O Allah, mein Gott, dir gebührt alles Lob, du bist der Erhalter der Himmel und der Erde und dessen, was in den beiden ist. Du bist des Lobes würdig und dein ist das Königreich der Himmel und der Erde und dessen, was in den beiden ist. Du bist des Lobes würdig und du bist das Licht der Himmel und der Erde. Dir gebührt alles Lob, du bist der König der Himmel und der Erde und du bist der Lobes würdig und du bist die Wahrheit und die Verheißung ist. Und deine Verheißung ist die Wahrheit, die Begegnung mit dir ist wahr, dein Wort ist wahr. Und jetzt kommt hier der Knackpunkt. Und das Paradies ist wahr und das Feuer ist wahr. Und er geht weiter und sagt, und die Propheten sind wahr und Mohammed ist wahr und die Stunde ist wahr. Und in einer anderen Überlieferung vom Propheten sallallahu alaihi wasallam heißt es, und wer bezeugt, dass es keinen Gott außer Allah gibt, der keinen Partner hat, und dass Mohammed sallallahu alaihi wasallam sein Diener und Gesandter ist, und dass Isa a.s. der Diener Allahs und Gesandter ist und sein Wort ist, dass er Maryam entboten hat und sein Geist bezeugt und bezeugt, dass das Paradies wahr ist und das Feuer wahr ist, den lässt Allah ins Paradies eingehen, um dessen Willen er das diesseits getan hat. Und die Überlieferungen sind beide bei Bukhari und Muslim. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, den lässt Allah ins Paradies eingehen durch irgendeines der 8 Tore, welche er will. Also das Paradies hat 8 Tore. Was wir inshallah ta'ala sehen werden. Das Paradies hat Tore, das Feuer hat Tore. Grundsätzlich geht es hier erstmal darum, dass wir überhaupt glauben, dass es überhaupt das Paradies und das Feuer gibt. Und das ist auch das Verständnis von Ahl Sunnah wal Jama'ah. Wir verleugnen weder das eine noch das andere. Er wird in den nächsten Fragen auch nochmal ein bisschen genauer darauf eingehen. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum.